Erstes Kapitel: Abenteuer Europa und das Ende einer Ära. Die Zeit nach dem 9. Oktober 1998, an dem ich über Athen nach Europa aufzubrechen versuchte, markierte im Wesentlichen meine Abkehr vom Blickwinkel des modernistischen Paradigmas. Durch meine beengte und stets alles in Frage stellende Denkweise war es mir nicht völlig gelungen, in meinem Land eine erfolgreiche, befreiende Kraft zu entfalten. Gepaart mit weiteren diesbezüglichen Hindernissen sah ich mich geradezu gezwungen, nach Europa aufzubrechen, das die moderne Zivilisation kompetent repräsentiert. Dieser Umstand war in gewissem Sinne auch ein Eingeständnis mangelnden Vertrauens in die eigene Kraft. Wir waren sowohl räumlich als auch zeitlich blockiert. Obwohl meine Anstrengungen im Mittleren Osten über circa 20 Jahre hinweg, von 1979 bis 1999, bedeutende Entwicklungen auslösten, reichten sie nicht aus, um die Situation der mittelöstlichen Gesellschaft zu verändern, den gordischen Knoten endgültig zu durchschlagen. Die eine Alternative war, mich dem Krieg in den Bergen zuzuwenden. Hierfür war es jedoch zu spät. Außerdem sah ich, dass die bewaffneten Kräfte mittlerweile ihre Aufgaben nicht wie vorgesehen erfüllten, sondern degeneriert waren und kontraproduktiv handelten. Meine Hoffnung, auf diesem Gebiet eine schnelle und einfache Lösung zu erreichen, wurde so zunichte gemacht. Die Lebensweise der aktiven Kräfte war nicht auf eine einfache Lösung ausgerichtet. Sie waren in einer gewissenlosen Haltung erstarrt, die nur noch den Gedanken »stirb oder töte« zuließ, was sowohl moralisch als auch philosophisch abzulehnen ist. In die Berge zu ziehen hätte vielleicht in technisch-taktischem Sinne zu Korrekturen führen können, aber letztlich nicht zu einer endgültigen, befriedigenden Lösung. Ich verließ mich mehr auf meine geistige Kraft und fühlte mich verpflichtet, meiner historischen Verantwortung in diesem Bereich gerecht zu werden. Ich habe nie meine Überzeugung verloren, dass die kurdische und mittelöstliche Gesellschaft zur Lösung ihrer Probleme weniger unnötigen Blutvergießens als mehr radikaler intellektueller Aufbrüche bedarf. Zwischen diesen beiden Tendenzen schwankte ich. Zweifellos würde ich stets einer intellektuell-politischen Initiative den Vorzug geben, sofern ich auch nur die kleinste Chance dafür sehe. Insbesondere als die Auswegslosigkeit des Palästina-Israel-Konflikts mir die Sinnlosigkeit blinder Gewalt zunehmend deutlicher vor Augen führte, wurde es für mich unumgänglich, die Philosophie der Gewalt von Neuem zu analysieren. Das degenerierte Bandenwesen, das sich auf einem gewissen Niveau in der PKK zeigte, brachte die Organisation in vielerlei Hinsicht, gelinde gesagt, in Schwierigkeiten. Dass dem nur schwer beizukommen war, wirkte zusätzlich als Entscheidungshilfe. Allem zugrunde lag jedoch der Glaube, dass sich die Schlüssel zu allen Problemen der heutigen Zeit und ihrer Lösung in Europa befinden. Dieser Glaube drängte mich dazu, meine Suche dort fortzusetzen. Als sich mir schließlich die Möglichkeit bot, über Athen nach Europa einzureisen und die türkische Führung ihren Druck auf Syrien verstärkte, machte ich mich auf den Weg. Das horrende Abenteuer, das mich über Athen, Moskau, Rom und noch einmal Athen führte und in Nairobi, Kenia sein Ende fand, zwang mich zu einem existenziellen Wandel, vergleichbar mit einer Wiedergeburt. Es macht nicht viel Sinn, hier meine guten Absichten und großen Anstrengungen zu verteidigen. Wie bereits erwähnt, darf man auch nicht der türkischen Führung sofort die Schuld zuweisen, ohne die Aufgabe, dass sie im Weltsystem erfüllt, in ihrer ganzen historischen Tragweite zu berücksichtigen. Damit könnten sich die direkt und indirekt am Komplott beteiligten Kräfte verbergen, wie sie es wünschen. Aus diesem Grunde habe ich in meiner für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verfassten Eingabe versucht zu erklären, wie das heutige Weltsystem beschaffen ist. Die kurdische Existenz, die von der Zivilisation der hierarchischen Gesellschaft nahezu absorbiert worden ist, im historischen Zusammenhang darzulegen. Diese Bemühung erfolgte im Bewusstsein, dass die richtige Fragestellung schon die halbe Lösung ist. Meine Voraussagen und vor allem meine Bemühungen haben die Chancen für eine Problemlösung offengelegt und erhöht. Es ist in den Bereich des Möglichen gerückt, gegenüber der globalen Offensive des kapitalistischen Weltsystems das Streben der Völker nach globaler Demokratie zu stärken und zu einer Lösung der kurdischen Frage zu gelangen. Insbesondere die Zeit, die ich bisher im Ein-Personen-Gefängnis Imrali verbracht habe, hat bewiesen, dass es möglich ist, nicht zermürbt zu werden, wie in der Geschichte oft geschehen, sondern mit einer sowohl philosophischen als auch praktisch-wissenschaftlichen Lösung einen Ausweg für meine Person und das kurdische Volk zu finden, der für die gesamte Menschheit von Interesse sein kann. Ich will also nicht meine gesamte Vergangenheit verurteilen, denn ich habe mir einen lebendigen und wahrhaftigen Wesenskern bewahrt. Es scheint mir wichtig, einige Tatsachen zu erläutern, um meine vorausgegangenen Erklärungen und Eingaben zu vervollständigen. A. Alte Dogmen. Mein grundlegender Fehler lag in der Sichtweise auf Staat und Politik und deren Ursprung, das kapitalistische System und dem als Alternative dazu entstandenen Realsozialismus. Ich muss gestehen, dass es mir nicht gelungen ist, meine quasi religiöse und dogmatische Sichtweise auf die hierarchische Zivilisation im Allgemeinen und ihre am weitesten entwickelte Form, das kapitalistische System im Besonderen, zu überwinden. Das gilt auch für die Einschätzung der realsozialistischen Praxis, die den Anspruch hatte, eine Alternative zu sein. Der ständige Gebrauch des Begriffs wissenschaftlicher Sozialismus führte trotz meiner intensiven Anstrengungen nicht zu den gewünschten kreativen Ergebnissen, da unsere Verallgemeinerungen und auswendig dahergesagten Formulierungen das Niveau der offiziellen Systemanalysen nicht übertrafen. Ich erinnere mich noch, wie ich 1969, als ich meine ersten Schritte in Richtung Sozialismus unternahm und gerade das Buch »Alphabet des Sozialismus« las, zu mir selbst sagte: »Mohammed hat verloren, Marx hat gewonnen.« So verschieden diese ideologischen Führungsfiguren dem Wesen nach auch sein mögen, meine Wandlung reichte nicht aus, um den auch im Marxismus vorhandenen Dogmatismus zu erkennen und zu überwinden. Objektiv gesehen geriet ich von einem Dogmatismus in einen anderen. Zweifellos gibt es bedeutende Unterschiede zwischen dem Islam, dieser starken revolutionären Ideologie des Mittelalters, und dem marxistischen Sozialismus mit seinem Anspruch, den Kapitalismus der Neuzeit zu überwinden. Aber es kommt darauf an, diese Tatsache konkret verwerten zu können. Das erfordert ein kompetentes Geschichtsbewusstsein. Mein Niveau reichte jedoch nicht aus, um das idealistische Geschichtsverständnis dieser beiden Ideologien zu überwinden, das auf eine finale Erlösung zustrebt. Außerdem wurde nicht erkannt, dass der Marxismus, der zum Realsozialismus führte, die hierarchische Klassenzivilisation nicht überwinden konnte, sondern eine weitere barbarische Version derselben begründete. Dem eintönigen Charakter des Individuums, das in der mittelöstlichen Gesellschaft sozialisiert wird, eine marxistische Politur zu verpassen, verhindert, dass die Widersprüche richtig erkannt, geschweige denn gelöst werden. Im Mittleren Osten wie anderswo hat sich gezeigt, dass die traditionellen Rechten und Linken, aber auch die etablierten nationalistisch-religiösen Diskurse letztendlich einen ideologischen Platz im kapitalistischen System einnehmen. Das beste Beispiel dafür ist die umfassende Auflösung des realsozialistischen Systems in den 1990er Jahren. Während es nötig gewesen wäre, in jenen Jahren eine ideologische Wandlung zu vollziehen, verschlimmerte eine zunehmende Stagnation die Lage noch weiter. Ein Sprichwort sagt: Den Menschen wachsen erst am Rande des Abgrunds Flügel. Das war es, was auch mir widerfuhr. B. Das Verhältnis zum Staat. Wandel und Weiterentwicklung meiner Ideologie zeigten sich zweifellos am deutlichsten in meiner Analyse der zeitgenössischen Politik und des Staates sowie der Zivilisation, der sie entstammen. Wir hatten uns schon seit Kindertagen auf eine Reise begeben, deren Ziel der Aufstieg in Staatssphären war. Selbst unsere Hypothesen von der Zerschlagung des Staates durch die Revolution reichten nicht weiter als bis zur Gründung unseres eigenen Staates. Hier lag die Falle. Mittlerweile können etatistische Ideologien, soweit sie analysiert sind, meiner Meinung nach nicht mehr uneingeschränkt als Instrument zur Befreiung angesehen werden. Kapitalistische, sozialistische, national-unitär- oder föderal-demokratische Klassenstaaten sind nicht in der Lage, die Probleme der hierarchischen Gesellschaft in Bezug auf Religion, die Geschlechter, Ethnien, Umwelt und Klassen zu lösen, sondern stellen selbst die Ursache dieser Probleme dar. Deshalb ist es von grundlegender Wichtigkeit, die Lösung in jeder Hinsicht außerhalb dieser Quelle zu suchen, sich auf die Suche nach einem neuen Weg zu begeben. Dieser Weg muss vielseitig genug sein, alles zu umfassen, von den Völkern, die seit der neolithischen Gesellschaft auf der Stelle treten, bis zum Individuum, das in der Geschichte immer eingezwängt in die Familie war, von den Stämmen, die in den Bergen und in der Wüste Widerstand leisten, bis hin zum objektiven Widerstand der Frau, der sich in tausend und eine Verkleidung hüllt, von der Verteidigung der grundlegenden Institutionen der Gesellschaft bis hin zum Erhaschen der verlorenen Freiheit des Individuums. Wir müssen uns schnellstens der Aufgabe stellen, in enger Zusammenarbeit mit der Wissenschaft eine ökologische Gesellschaft anzustreben, die einen Ausweg aus der Gesellschaft und Klassenzivilisation darstellt, welche die Natur und das ökologische Gleichgewicht zerstören. Das im Marxismus vorhandene Klassenverständnis, welches Sklaven, Leibeigene und Arbeiter glorifiziert, muss abgelehnt werden. Es gibt keinen guten Sklaven, Leibeigenen oder Arbeiter. Wir müssen ein Sozialismusverständnis anstreben, das Versklavung, Verknechtung, Proletarisierung als Erniedrigung ansieht und gegen diese Phänomene unter allen Umständen Widerstand leistet, weil alle drei einen Verlust von Menschlichkeit und Freiheit beinhalten. Insofern muss jede gesellschaftliche Formation, die dagegen widersteht, als wertvoll angesehen werden. So ist der seit Jahrtausenden anhaltende Widerstand von ethnischen Gruppen in den Bergen, Wüsten und Wäldern und der Widerstand der Frau, dem in der Familie unterdrückten Geschlecht, um ein Vielfaches älter als die Widerstände von Sklaven, Leibeigenen oder Arbeitern. Die neue Gesellschaft, unsere Philosophie und Praxis müssen wir auf dieser Grundlage errichten. Die jahrtausendealte Tradition von Propheten und Weisen sind vielleicht um ein Vielfaches inhaltsreichere und komplexere soziale Phänomene als die marxistischen, liberalen oder modernen Widerstandsformen. Sie werden noch Thema einer ausführlichen historischen Analyse sein. Ich beziehe die grundlegende gesellschafts- und naturbezogene Philosophie, die auf diesen Phänomenen beruht, mit einem eigenen Begriff als demokratisch-ökologische Gesellschaft. Ich habe versucht, sie als Zielvorstellung zu definieren. C. Umdenken. In diesem Sinne muss ich auch die kurdische Realität und meine Ansätze zu einer Lösung neu überdenken. Sowohl die klassischen mittelöstlichen islamischen als auch die klassischen nationalen Lösungsansätze des Westens haben schon längst jede Erfolgschance verspielt. Der Islam selbst, insbesondere in seiner offiziellen sunnitischen Auslegung, hat seit fast 1400 Jahren nichts anderes getan, als die Sklaverei der Kurden noch zu vertiefen. Die schwache kapitalistische Verbürgerlichung hat sowohl bei den Nachbarstaaten als auch in der inneren Sozialstruktur lediglich zu ihrer im Vergleich zum Feudalismus noch reaktionäreren Vernichtung und Verleugnung geführt. Die kurdische Gesellschaft hat während der gesamten Geschichte der Gesellschaftssysteme die Erfahrung verfestigter Sklaverei und Assimilation gemacht. Ein freiheitlicher Lösungsansatz ist durch die Überlegung, die ich als Konsequenz aus meinen Erfahrungen entwickelt habe, realistischer und vielversprechender geworden. Mein Ansatz beinhaltet das Bewusstsein und den Glauben, dass in Mesopotamien nach der Entstehung der Klassenzivilisation auch die Alternative zu dieser Zivilisation entstehen wird. Ich bewerte die Tatsache, dass die USA als Motor des kapitalistischen Weltsystems und Großbritannien ihren Mesopotamien-Vorstoß in den 2000er Jahren unter der Parole »demokratischer Irak« durchgeführt haben, geradezu als Zeichen dafür, dass meine Voraussagungen den Tatsachen entsprachen. Zweifellos wird das System auf diesem Streifen Erde die Demokratie nicht herstellen können, sondern allenfalls Helfer dabei sein. Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern sollte im Zusammenhang mit der historischen Analyse gesehen werden, die ich in meiner Eingabe dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorgelegt habe. Für die Gesellschaften und Völker des Mittleren Ostens handelt es sich um eine historische Neuheit. Wir werden Zeugen, wie aus der 5000-jährigen Zivilisation der Klassengesellschaft heraus die Grundsteine für ihre Alternative, die demokratische Volkszivilisation, gelegt werden, und auf diesem Boden ein bedeutender Aufbruch der Menschheit beginnt. Die kurdische Bevölkerung stellt dabei die Quelle dieses neuen demokratisch-ökologischen Aufbruchs dar. Eine Lösung für die kurdische Frage kann deshalb weder eine islamistische noch eine nationalistische sein. Der islamische Feudalismus und der nationalistische Kapitalismus des Westens müssen aus der Sicht der Kurden überwunden werden. Um sowohl ihre Existenz als auch ihre Entwicklung als freiheitlicher Faktor zu sichern, stellten sich die Kurden die Aufgabe, eine demokratische und ökologische Gesellschaft aufzubauen und weiterzuentwickeln. Es ist eine neue Revolution, die keinen Staat und keine Klassenzivilisation zum Ziel hat. Sie strebt Entstaatlichung und die Überwindung des Klassenwesens an. In enger Kooperation mit der Wissenschaft muss eine eigene ökologische Gesellschaft entwickelt werden, die in Harmonie mit Tieren und Pflanzen lebt. Unter anderem deswegen handelt es sich um eine demokratische und ökologische Revolution. Um die Strukturen, die das kapitalistische Weltsystem seit 200 Jahren teils selbst geschaffen, teils mit Gewalt am Leben erhalten hat, zu überwinden, muss man sich weder komplett auf sie verlassen, noch sie unbedingt blutig bekämpfen. sich das Recht auf Notwehr stets vorzubehalten und die nötigen Vorkehrungen zu treffen, sowie dabei den Waffenstillstand aufrechtzuerhalten und für gemeinsame Probleme mit politischen Mitteln gemeinsame Lösungen zu suchen, ist strategisch und taktisch weder eine Verirrung noch eine Kapitulation. Im Gegenteil sind dies die realistischen, praktischen Wege, um sich einer demokratischen und ökologischen Transformation zuzuwenden. Weil die Kurden und ihre Nachbarn einen Sprung hin zu dieser Transformation machen, befinden sie sich objektiv in einer Position, die universelle Bedeutung gewinnen kann. Sie spielen sozusagen die Vorreiterrolle beim demokratischen und ökologischen Wiederaufbau der mittelöstlichen Gesellschaft, wie es Zarathustra in der Revolution um 1000 vor Christus tat, der Ackerbau und Freundschaft mit Tieren predigte. In diesem Prozess zeigt sich an meiner Person die Schwäche der Kurden überdeutlich. Innerhalb der herrschenden ideologischen und politischen Strukturen, von der feudalen Realität der mittelöstlichen Gesellschaften hin bis zur kapitalistischen Gesellschaft Europas, mehr erreichen zu wollen, hätte bedeutet, extreme Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und schließlich zu zerbrechen. Mein ideologischer Wandel sollte sich als Folge dieser Brüche entwickeln. Im Grunde hieß es für mich, wähl dir eine Todesart. Ziel war ein Vernichtungsprozess mittels Komplotten, wie sie das jeweils herrschende Weltsystem vielfach praktiziert, an dessen Ende ich nicht einmal verstehen würde, wie mir geschah. Um dem entgegenzuarbeiten, hätte eine gewöhnliche ideologische Veränderung nicht ausgereicht. Um diesen Schlag zu überstehen, musste ich Natur und Gesellschaft so verstehen, wie sie sind. Ohne die Sprache und Vernunft der Natur und der Gesellschaft zu entschlüsseln, hätte dies nicht gelingen können. Anstelle des Paradigmas, das ich in seinen Grundzügen entschlüsselt habe und das zusammengebrochen ist, habe ich mich mehr einer Perspektive angenähert, die auf der essentiellen Vernunft von Natur und Gesellschaft beruht. Mein Vertrauen darauf, gemäß den fundamentalen Gesetzen der Gesellschaft zu leben, führte zu einer bedeutenden Weiterentwicklung im Vergleich zum frühen, oberflächlichen Selbstvertrauen und seinen schwachen Seiten. Inzwischen finde ich es weder attraktiv noch im Sinne einer Lösung hilfreich, durch ein Leben mit festem Glauben oder einem starken praktischen Willen weiterkommen zu wollen. In der gesamten Geschichte der Zivilisation galt es immer als Symbol für Heldenhaftigkeit, die Gegner in die Knie zu zwingen. Dies entspricht jedoch der Vorgehensweise blutiger Herrschaft und unersättlicher Ausbeutung. Eine Ideologie, für die Töten eine Tugend ist oder unter Umständen sein kann, dient nicht den Freiheits- und Gleichheitsidealen der unterdrückten und ausgebeuteten Menschheit. Es ist als Fortschritt anzusehen, mit Gewalttheorien ideologisch abzurechnen, deren Maß über das notwendige Recht einer Gesellschaft auf ein Leben in Freiheit bzw. eine allgemein akzeptierte legitime Notwehr hinausgeht. Selbst wo das alte, gewaltorientierte Sozialismusverständnis Siege erbrachte, war seine Auflösung nicht abzuwenden, wie das sowjetrussische Beispiel gezeigt hat. Der Bruch mit allen gewaltbeinhaltenden hierarchischen Gesellschaftsformen, der zu meiner ideologischen Wandlung gehört, hat den Stellenwert einer ideologischen Revolution. Die Revolution, auf die essentielle Vernunft von Natur und Gesellschaft zu gründen, bedeutet, sich ein unerschöpfliches Potenzial für Problemlösungen anzueignen. Stillstand und die Sorge, keine Lösung zu finden, haben keinen Platz in meinem neuen Paradigma einer souveränen Persönlichkeit voller Selbstvertrauen. Große Schmerzen und erlittene große Ungerechtigkeit führen, wenn sie nicht tödlich sind, zu großen Wahrheiten und einem freien Leben, das Kraft gibt. Mich von den Eigenschaften meiner Persönlichkeit abzuwenden, die dem herrschenden Weltsystem gedient haben, und so eine Alternative den Weg zu ebnen, sehe ich als persönliche Wiedergeburt und ideologische Revolution an.